Er verfiel in Nachdenken. »Aber wie nun, wenn das nur leeres Geschwätz ist?« rief er plötzlich unwillkürlich aus. »Wenn nun der Mensch tatsächlich durchaus kein Schuft ist, im Allgemeinen und überhaupt, das heißt, dass das ganze Menschengeschlecht es nicht ist, so bedeutet das doch, dass alles Übrige nur Vorurteile sind, nichts als suggerierte Schreckbilder, und dass es überhaupt keine Hemmungen gibt, und dass es ja gerade so sein muss.« Er erwachte am anderen Tage, spät nach einem unruhigen Schlaf. Aber der Schlaf hatte ihn nicht gestärkt. Er erwachte verdrossen, gereizt und böse und blickte voll Hass seine Kammer an. Es war ein winziger Raum, etwa 6 Schritte lang, und machte mit seiner gelblichen, staubigen und überall von der Wand gelösten Tapete einen kläglichen Eindruck. Das Zimmer war auch so niedrig, dass es auf einen größeren Mann bedrückend wirkte, da er immer befürchten musste, mit dem Kopf an die Decke zu stoßen. Die Möbel entsprachen dem Raum. Es waren 3 alte Stühle da, in nicht ganz unversehrtem Zustand. In einer Ecke stand ein gestrichener Tisch, auf dem ein paar Hefte und Bücher lagen. Schon aus dem Umstand, wie verstaubt sie waren, konnte man schließen, dass schon lange keine Hand sie berührt hatte. Außerdem stand in dem Zimmer noch ein plumper, großer Divan, der fast die ganze Längswand und die Hälfte der Breite des Raumes einnahm, einst mit Kattun bezogen, jetzt zerfetzt. Er diente Raskolnikow als Bett. Er schlief auf ihm oftmals so, wie er ging und stand, ohne sich auszuziehen, ohne Laken, bedeckt mit einem alten, abgerissenen Studentenmantel. Unter dem Kopf ein kleines Kissen, worunter er alles stopfte, was er an Wäsche, reiner und getragener, besaß, um die Kopfstelle höher zu machen. Vor dem Sofa stand ein kleiner Tisch. Schwerlich hätte man noch heruntergekommener und verwahrloster sein können. Raskolnikow aber war dieser Zustand in seiner jetzigen Gemütsverfassung sogar angenehm. Er hatte sich von allen völlig zurückgezogen, wie eine Schildkröte in ihren Panzer. Und selbst das Gesicht des Mädchens, das ihn bedienen sollte und das zuweilen einen Blick in seine Kammer warf, reizte schon seine Galle und verursachte ihm seelische Krämpfe. Das kommt bei manchen Leuten vor, die von einer Manie befallen sind und sich auf etwas Bestimmtes gar zu stark konzentriert haben.